Erster, ich frage mich nun, ob Gott sein eigenes Volk verstoßen hat, aber das ist absolut unmöglich. Ich bin selbst ein Israelit, der von Abraham abstammt und zum Stamm Benjamin gehört. Zweiter, Gott hat sein Volk nicht abgelehnt, da er sie schon vor langer Zeit ausgewählt hat. Erinnert euch an die Geschichte von Elia, der sich bei Gott über das Volk Israel beschwerte. Dritter, er sagte, dass sie die Propheten getötet und die Altäre zerstört hätten, so dass er als einziger übrig geblieben sei und nun um sein Leben fürchten müsse. Vierter, Gott antwortete ihm jedoch, dass er 7000 Männer für sich bewahrt habe, die niemals vor dem falschen Gott Baal niedergekniet sind. Fünfter, genauso gibt es auch in der heutigen Zeit einen kleinen Teil des Volkes, den Gott aus Gnade ausgewählt hat. Sechster, wenn dies aber durch Gottes Gnade geschieht, dann liegt es nicht an ihren eigenen Taten, weil Gnade sonst keine echte Gnade mehr wäre. Siebter, das bedeutet, dass das Volk Israel nicht das erreicht hat, was es suchte, obwohl die Auserwählten es fanden und die anderen hartnäckig wurden. Achter, in der Schrift steht geschrieben, dass Gott ihnen einen Geist der Betäubung gab, damit sie bis heute weder richtig sehen noch hören können. Neunter, auch David sagte, dass ihr eigener Wohlstand für sie zur Falle werden soll, damit sie über ihre eigenen Fehler stolpern und bestraft werden. Zehnter, ihre Augen sollen dunkel werden, damit sie nichts mehr sehen, und sie sollen für immer unter einer schweren Last gebeugt gehen. Elfter, ich frage nun, ob sie gestürzt sind, damit sie für immer verloren gehen, was ich jedoch verneine. Vielmehr kam durch ihren Fehler die Rettung zu den anderen Völkern, damit die Israeliten eifersüchtig werden. Zwölfter, wenn ihr Fehler schon Reichtum für die Welt bedeutet, wird ihr endgültiger Gehorsam noch viel größeren Segen für alle bringen. Dreizehnter, ich sage euch, die ihr nicht jüdisch seid, dass ich meinen Dienst als Apostel für die Völker sehr schätze und ernst nehme. Vierzehnter, ich hoffe nämlich, dass ich mein eigenes Volk eifersüchtig machen kann, damit wenigstens einige von ihnen gerettet werden. Fünfzehnter, wenn ihre Ablehnung dazu führte, dass die Welt mit Gott versöhnt wurde, dann wird ihre Annahme wie ein neues Leben nach dem Tod sein. Sechzehnter, wenn der erste Teil des Teiges heilig ist, dann ist es auch der ganze Rest, und wenn die Wurzel heilig ist, gilt das auch für die Zweige. Siebzehnter, obwohl einige Zweige herausgebrochen wurden, wurdest du als wilder Zweig eingepfropft, damit du nun die Kraft der edlen Wurzel nutzen kannst. Achtzehnter, deshalb solltest du nicht stolz auf die alten Zweige herabschauen, denn du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Neunzehnter, vielleicht sagst du jetzt, dass die Zweige nur deshalb herausgebrochen wurden, damit du an ihre Stelle treten konntest. Zwanzigster, das stimmt zwar, aber sie wurden wegen ihres Unglaubens entfernt, während du nur durch deinen Glauben an dieser Stelle bleibst. Sei also nicht stolz, sondern bleibe bescheiden. Einundzwanzigster, wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, dann wird er auch dich nicht verschonen, falls du deinen Glauben verlierst. 22. Erkenne also sowohl die Güte als auch die Strenge Gottes, denn er ist streng zu den Ungehorsamen, aber gütig zu dir, solange du in seiner Güte bleibst. 23. Auch die Israeliten werden wieder eingepfropft, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, weil Gott die Macht hat, sie wieder einzusetzen. 24. Wenn du von Natur aus ein wilder Zweig warst und gegen die Natur eingepfropft wurdest, wie viel leichter können dann die natürlichen Zweige wieder an ihren eigenen Baum kommen? 25. Ich möchte euch dieses Geheimnis erklären, damit ihr euch nicht für klüger haltet, ein Teil Israels ist nur so lange hartnäckig, bis alle anderen Völker zu Gott gefunden haben. 26. Danach wird ganz Israel gerettet werden, wie es geschrieben steht, dass der Retter aus Zion kommen wird, um alle Schuld von Jakob wegzunehmen. 27. Dies ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sobald ich ihnen ihre Sünden vergeben habe. 28. Was das Evangelium betrifft, sind sie zwar eure Feinde. Aber wegen der Erwählung liebt Gott sie immer noch um ihrer Vorfahren willen. 29. Denn wenn Gott Geschenke gibt oder jemanden beruft, dann nimmt er diese Entscheidung niemals wieder zurück. 30. Früher habt ihr Gott nicht gehorcht, aber jetzt habt ihr Barmherzigkeit erfahren, weil die Israeliten ungehorsam waren. 31. Genauso sind sie jetzt ungehorsam, damit sie durch die Barmherzigkeit, die ihr empfangen habt, später ebenfalls Barmherzigkeit erfahren können. 32. Gott hat alle Menschen in ihrem Ungehorsam gefangen gehalten, damit er am Ende jedem von ihnen seine Barmherzigkeit zeigen kann. 33. Wie tief ist doch der Reichtum, die Weisheit und das Wissen Gottes, denn seine Entscheidungen und Wege sind für uns unbegreiflich. 34. Wer kann schon wissen, was der Herr denkt, oder wer war jemals in der Lage, ihm einen Rat zu geben? 35. Wer hat Gott jemals etwas gegeben, das er ihm nun unbedingt zurückzahlen müsste? 36. Alles kommt von ihm, alles geschieht durch ihn und alles führt zu ihm zurück, weshalb ihm für immer alle Ehre gehört. Amen.